Wo bleiben deine Steuern? Wenn einer keine Arbeit hat, ist kein Geld da. Wenn einer schuftet und wird nicht satt, ist kein Geld da. Aber für Reichswehroffiziere und für andere hohe Tiere, für Obereisenbahndirektionen und schwarze Reichswehrformationen, für den Heimatdienst in der Heimat Berlin und für abgetagelte Monarchien. Dafür ist Geld da. Für Krankenhaus und Arbeiterquartier ist kein Geld da. Für den vierte Klasse Passagier ist kein Geld da. Aber für Wilhelms Seidenhosen, für prinzliche Zigarettendosen, für Kleinkaliber Schützenvereine, für Moltkezimmer und Ehrenhaine, für höhere Justizsubalterne und noch eine Reichswehrkaserne, dafür ist Geld da. Wenn ein Kumpel Blut aus der Lunge spuckt, ist kein Geld da. Wenn der Schlafbursche bei den Wirten zuguckt, ist kein Geld da. Aber für Anschlussreisen nach Wien, für die notleidenden Industrien und für die Landwirtschaft, die hungert und für jeden Uniformierten, der lungert und für Marinekreuzer und Geistlichkeiten und für tausend Überflüssigkeiten. Da gibt's Zaster, pinke Moneten, Kies von deinen Steuern. Dafür ist Geld da.